Pflicht, so schwör auch ich, der unveränderlich getreu und hold zu sein. Ich wanke nicht, ich weiche nicht, an deine Seite mich zu binden. Du sollst mich ein.